Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Mittag in der Mittagspause im Programm von Radio Blau in Leipzig an diesem wunderbaren 25. August. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft, und zwar mit der Zukunft, die heute schon beginnt, nämlich dem Kongress Zukunft für alle. Das ist ein Online-Kongress, der aber auch einen analogen Teil hat, und der beginnt heute, und da wird schon um 16.30 Uhr die großartige Bini Adamczak zum Beispiel mit dabei sein, die uns das Wesen der Utopie erklären wird. Ansonsten ist das ein sehr vielgestaltiger Kongress mit unzähligen Beteiligten, und wir erfahren alles darüber in einem Interview in dieser Sendung. Außerdem hören wir dann noch was über eine Hausbesetzung in Leipzig, die gerade noch stattfindet. Morgen soll es da Gespräche geben mit dem Eigentümer des Hauses in der Ludwigstraße, nämlich im Leipziger Osten befindet sich dieses Haus. Und dann hören wir noch weitere Beiträge und aber auch Musik in dieser Sendung. Nämlich, wir fangen an mit der Gruppe Moving Targets, von der gibt es bald eine neue Platte namens Humbucker, und wir hören noch mal was Älteres. Wir haben uns das gute Leben im Jahr 2048 vorgestellt und darunter dann diskutiert, wie Wirtschaft und wie Unternehmen wohl in dieser guten Zukunft für alle aussehen werden. Es gibt keine globalen Konzerne mehr. Die mussten alle ihr Geschäft aufgeben, wurden zerschlagen. Die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung ist so stark geworden, dass es überhaupt keinen Sinn mehr machte, diese welt- und menschenzerstörenden Geschäfte weiter zu betreiben. Politik war gezwungen, endlich solche Regelungen aufzustellen, dass diese Konzerne schlichtweg keinen Profit mehr machen konnten. 2048 wird es kein Geld in der heutigen Form mehr geben, sondern Beziehungen zwischen Unternehmen, wenn es sie in der Form noch gibt, werden anders sein als geldgetrieben. Es wird keine internationalen, transnationalen Verflechtungen mehr von Kapital geben, das heißt keine großen Konzerne, starke Dezentralisierung demgegenüber, kleine Unternehmen, Verbünde, die für das Allgemeinwohl arbeiten. 2048 ist Privateigentum an Unternehmen verboten, sowas wie Aktiengesellschaft als Rechtsform sind abgeschafft. Das heißt, die Möglichkeit einzelner Unternehmen oder Menschen, Profit aus Unternehmungen zu schlagen, an denen vor allen Dingen andere Menschen beteiligt sind, ist nicht mehr möglich. Das ist rechtlich verboten worden. Eine Welt ohne Geld, ohne Großkonzerne und ohne Aktienmärkte. Das sind radikale, auf den ersten Blick vielleicht sogar unvorstellbare Zukunftsvisionen. Aber in einer Zukunftswerkstatt soll es genau darum gehen. Darum, konkrete Utopien zu formulieren und sich für einen Moment zu lösen von der lähmenden Sorge, dass Visionen unerreichbar sein könnten. Unter dem Motto Zukunft für alle fanden im letzten Jahr zu 14 verschiedenen Themensträngen Zukunftswerkstätten statt, ausgerichtet vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. In einer der Zukunftswerkstätten haben sich die Teilnehmenden intensiv mit der Frage befasst, wie Arbeit, Unternehmen und menschliches Wirtschaften anders gestaltet werden können. Schritt 1 ist dabei, erst einmal festzustellen, was eigentlich falsch läuft. Ich gehe ja mittlerweile so weit, dass ich sage, das, was man gemeinhin unter Wirtschaft versteht, dieses aus Geld mehr Geld und daraus noch mehr Geld machen, indem Mensch und Natur brutalst ausgebeutet wird, das hat eigentlich mit Wirtschaft nichts zu tun. Ich will dem überhaupt nicht diesen wertschätzenden Begriff angedeihen lassen, ja, sondern ich vertrete mittlerweile die Auffassung, das sind Verbrechen. Die Betriebswirtin Elisabeth Voss beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit alternativen Lebens- und Arbeitsformen. Sie veröffentlicht Bücher zu Themen rings um solidarische und genossenschaftliche Wirtschaftsweisen und übt stets Kritik an klassisch kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen. Bereits als junge Frau arbeitete sie in der Fabrik im Akkord und am Fließband. Also wir haben natürlich, wenn die dann die Refahrzeiten gemessen haben, wie lange brauchst du für welchen Griff oder so, ja, für welchen Arbeitsgang, dann haben wir natürlich versucht, irgendwie so Dienst nach Vorschrift zu machen, also bloß nicht zu schnell arbeiten, weil du einfach dich immer verweigerst. Und das ist eine total fiese Situation, weil eigentlich ist ja Arbeit und die Fähigkeit, arbeiten zu können, was Tolles. Das ist ja eine ganz große Qualität, die Menschen haben. Hat ganz viel mit Kreativität, mit auch Gemeinschaftlichkeit zu tun, weil die meisten Arbeitsprozesse ja auch gemeinsam mit anderen passieren. Und das, was einem im Grunde durch diese Ausbeutungsverhältnisse weggenommen wird, empfinde ich als eine ungeheure Brutalität, eine Entwürdigung von Menschen im Arbeitsprozess. Auch heute zeige sich diese Brutalität beispielsweise in der Landwirtschaft, in der Menschen, so Voss, wie Verlängerungen von Maschinen behandelt würden. Das geht ja bis in jede Körperzelle rein. Ja? Diese Ausbeutung, diese Entfremdung, dieses da beherrscht jemand anderes dich, deinen Körper, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, dein Alles. Also diese Ausbeutung, die betrifft jeden Menschen komplett. Total. Ja, und du kannst natürlich versuchen, je nachdem, über wie viele Privilegien du verfügst, dir Freiräume zu schaffen, dir eine eigene Kreativität zu ermöglichen. Aber das können eben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt gar nicht. Die sind diesen brutalen Ausbeutungsverhältnissen schlichtweg ausgesetzt. Ja. Diese globale Ausbeutungsökonomie umfasst allerdings nicht nur die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, sondern auch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen wie Mineralien, Ölvorkommen, Wasser und Ländereien. Auch Jana Gebauer, Fellow am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, hat an der Zukunftswerkstatt zu Arbeit und Unternehmen teilgenommen. Für sie liegt das heutige Wirtschaftssystem auch darin begründet, dass die Idee von gesellschaftlich eingebettetem Unternehmertum durch das Scheitern der sozialistischen Planwirtschaft verloren gegangen ist. Also vermutlich alle Ostdeutschen haben sehr stark die bewertende Perspektive des Westens übernommen und damit auf ihr Leben und das, was sie so wussten und dachten und getan haben, geguckt. Und damit war natürlich alles entwertet. Auch die Idee von gesellschaftlich eingebettetem Unternehmertum. Und ich habe, glaube ich, mein Studien- und Arbeitsleben dann damit verbracht, mich dem wieder anzunähern. Manchmal sehr radikal und klar und manchmal eben über Umwege. Und Corporate Social Responsibility, also und gesellschaftliche Unternehmensverantwortung, ist so ein Umweg. Die Idee ist, dass du guckst, kannst du unternehmerisches Handeln an gesellschaftliche Bedürfnisse zurückbinden? Kannst du das, was quasi die freie Kraft der Märkte genannt wird, irgendwie einschränken, sodass am Ende etwas für die Allgemeinheit entsteht? Kannst du das, was an ökologischer und sozialer Ausbeutung beim Wirtschaften entsteht, irgendwie eindämmen? Jana Gebauer kritisiert das vorherrschende Bild von Unternehmen. In diesem werden Unternehmen vor allem als große, global ausgerichtete und auf Profitmaximierung bedachte Akteure gesehen. Und das stimmt halt so gar nicht, wenn man auf Unternehmerinnen und Unternehmer guckt und auf ihre Ansätze. Zum einen sehen wir halt sehr viele kleine Unternehmen. Der Großteil der Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen und nur ein ganz geringer Teil sind die großen globalen Akteure. Und die bestimmen aber so sehr stark die Erzählung. Und das ist, finde ich, nicht okay. Wir müssen die Vielfalt von unternehmerischen Akteuren sehen. Und dazu gehört aber eben auch nicht nur das, was so konventionell unter Unternehmen gefasst wird, anzugucken, sondern auch alle alternativökonomischen Ansätze und Akteure, die gar nicht so unbedingt am Markt agieren oder nur in Teilen am Markt agieren, die sich einer Marktlogik zu einem anderen Teil tatsächlich entziehen, die miteinander sehr stark kooperativ umgehen, stärker als es auf einem normalen Markt beispielsweise üblich ist, der durch Konkurrenz geprägt ist. Solche Paketen Vierkant rein, ne? Das sind keine Kugeln. Gibt es da verschiedene Sorten? Können Sie mir da was zeigen? Oder? Ja, bitte. Ja. Ich würde mal an meinen Kollegen verweisen. Ja. Der kann das besser als ich. Darf ich da drüber steigen oder bringt er alles? Ja. Jungs, gehört ihr hier dazu? Ja. Ihr habt keine eigenen Wünsche? Nee. Heute keine Japan-Säge? Im zweiten Schritt gilt es nun also, sich zu überlegen, wie wir uns den formulierten Zukunftsvisionen annähern und diese in die Praxis umsetzen können. Ein Betrieb, der versucht, sich klassischen Marktlogiken zu entziehen, ist das Schraubenkollektiv Fedor Groß in Leipzig. Johannes, Susanne und Lisa sind Teil des Schraubenkollektivs Fedor Groß. Der Fedor Groß, muss man vielleicht dazu sagen, ist eine uralte Institution hier im Viertel. Das ist ein Eisenbahnladen, den gibt es seit 1904. Und der hat hier im Grunde in der Gründerzeit das Viertel mit aufgebaut. Also der hat mitgebaut bei der Leipziger Straßenbahn und der hat mitgebaut bei den Häusern, die damals hier gebaut worden sind. Und die Geschichte von Fedor Groß, die lange und wechselreiche Geschichte, die drohte ein abruptes Ende zu nehmen 2015, als nämlich die Familie gesagt hat, so jetzt haben wir keine Lust mehr, wir gehen jetzt in Rente. Und einen Nachfolger gesucht hat, der diesen Laden hier übernehmen würde. Und wirklich kurz vor Schluss, als schon der Auktionator bestellt war, um die Ware zu verkaufen, hat sich eine Gruppe aus dem Viertel zusammengefunden, aus im Grunde genommen Kunden, Kundinnen, Bauwütigen, die den Laden kannten und die davon gehört hatten, dass er geschlossen werden soll und die ihn gerne erhalten wollten. Und das war anfangs eine Gruppe von 7, 8 Personen, die im Grunde in der Nacht- und Nebelaktion sich zusammengefunden hat, einen Verein gegründet hat, den Laden gekauft hat, eine Crowdfunding-Aktion gemacht hat, um Geld zusammenzutrommeln. Und dann hier, ehe sie sich versah, zu einem Eisenwarenkollektiv geworden ist. Für uns ist wichtig, dass wir tatsächlich versuchen, Hierarchie und Macht bewusst miteinander umzugehen und das wirklich eben nicht einer den Hut für alles auf hat und der Bestimmer ist, sondern dass wir sehen, was jeder von uns kann, dass jeder sich einbringen kann und dass wir bestimmte Entscheidungen tatsächlich auch gemeinsam treffen. Es gibt Zuständigkeitsbereiche, wo man dann auch selbstständig möglichst arbeiten sollte. Das gelingt uns nicht immer. Es gehen auch manchmal Sachen dann nicht so gut aus, wie wir das eigentlich vereinbart hatten. Das gehört mir zu den Lernprozessen hier. Aber es ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, dass wir eben nicht in dem Sinne einen Chef oder eine Chefin haben, die alles bestimmt und macht und tut, sondern dass wir das wirklich gemeinsam tragen. Dass wir alle unsere Ideen einbringen können, dass wir alle unsere Energie, unsere Freude bei der Arbeit mit hier reinbringen. Jeder mit seiner Spezialität, mit dem, was er oder sie besonders gut kann. Und das ist ein wichtiger Aspekt und auch ein Lernfeld für uns alle. Ja. Ich bin über diesen Laden hier extrem gewachsen, glaube ich, also viel selbstständiger geworden. Und das ist dann auch ein Stück weit das, was ich gerne vermitteln möchte. Also es ist total schön, wenn Leute hier reinkommen, die vielleicht erstmal nicht wissen, wie sie etwas einfach lösen sollen und die dann zu beraten oder mit denen was auszuklügeln und die eben auch zu motivieren, das zu probieren. Das ist, glaube ich, auch was, was wir alle gemeinsam haben, also was uns sehr befriedigend ist hier im Ladenalltag. Na, was mir persönlich noch total wichtig ist, ist, dass ich hier authentisch sein kann und dass wir das alle sein können. Und dass, wenn jemand kommt und sagt, hier, ich habe mit Ihrem Chef gesprochen, ich immer ganz klar sagen kann, nee, das kann nicht sein, bei uns gibt es keinen Chef. Und dass ich auch trotz dieser Authentizität so professionell meinen Job hier machen kann und dass wir das alle können, das ist total schön. Der Kollektivbetrieb Feder Groß versucht also, interne Strukturen möglichst hierarchiefrei zu organisieren. Wichtig ist aber auch der direkte Bezug, den die Mitarbeitenden zu ihrer Arbeit und ihren KundInnen pflegen. Elisabeth Voss setzt sich in ihrer Arbeit und in ihrem Engagement immer stark für das Konzept der solidarischen Ökonomie ein, dessen Grundidee sie im Folgenden erklärt. Diese Selbstverwaltungswirtschaft oder diese solidarische Ökonomie im Kernbereich, würde ich sagen, also wirtschaftliche Selbsthilfe in genossenschaftlichen Zusammenhängen, da geht es halt wirklich darum, dass sich Leute in größeren oder kleineren Gruppen zusammentun, für eigene Arbeitsplätze zu schaffen, eigene Lebensmittel zu produzieren, sich eigene Wohnungen zu organisieren, zu ermöglichen, eigene Kultur, ja, das herzustellen, was Leute brauchen. Das Wesentliche sei dabei der genossenschaftliche Gedanke, der einerseits auf Selbstverwaltung basiere und andererseits auf einem genossenschaftlichen Identitätsprinzip. Dass es so eine dritte Position oder so ist oder sowas, wo jede Person in so einer Gruppe und auch die Gruppe insgesamt umfasst verschiedene Positionen, die sich normal am Markt antagonistisch gegenüberstellen. Also stehen also zum Beispiel im Hausprojekt oder in einer Wohnungsgenossenschaft. Da bist du als Mitglied auch praktisch auf beiden Seiten. Du bist kollektive Miteigentümerin des Wohnungsbestandes und du bist Bewohnerin. Du bist aber eben nicht in dieser untergeordneten Rolle einer Mieterin, sondern du nutzt einen Teil des Gemeinsamen. Nutzt also im Grunde bei allen Fragen, die geklärt werden müssen, auf beiden Seiten des Verhandlungstisches. Und entsprechend eben auch, wenn du jetzt in einer Produktivgenossenschaft, wo du irgendwas für den Markt produzierst, die halt den Sinn hat, erstmal auch dir einfach eigene Arbeitsplätze zu schaffen, da bist du ja auch in den beiden Positionen. Da bist du einmal beschäftigt, abhängig beschäftigt, mehr oder weniger, und gleichzeitig auch Arbeitgeber und Arbeitgeberin. Ja, also du hast beide soziale Funktionen inne. Das ist eine ganz neue soziale Erfahrung, die du machst in so einem Unternehmen. Und insofern ist da meines Erachtens auch ein transformatorisches Potenzial drin. Das heißt nicht, dass es in jedem Fall gelebt wird schon, aber es ist ein transformatorisches Potenzial drin, zum Beispiel eben auch die Arbeit zu befreien von diesem Joch der Entfremdung in kapitalistischen Unterordnungsverhältnissen. Zunächst kommt es darauf an, dass die Ideen, die es schon gibt, die Alternativen bieten und im Moment oft kämpfen, dass die weiter verfolgt und weiterentwickelt werden, trotz der Widerstände. Für eine gesamtgesellschaftliche Transformation brauchen wir ganz viele Prozesse, die parallel ablaufen. Einer davon ist sicherlich die Veränderung der jetzigen bestehenden Infrastrukturen materiell gesehen. Also das heißt vielleicht auch ein Widersetzen der Strukturen, die es gerade gibt, oder eine andere Nutzbarkeit davon. Was könnten wir zum Beispiel mit unseren Straßen machen, wenn da keine Autos mehr fahren würden? Wie könnten wir die anders nutzen? Und das führt vielleicht zu einem anderen Punkt, den ich wichtig finde, nämlich das neue Denken und Experimentieren und Ausprobieren, also die Offenheit mitzubringen, Dinge anders zu machen und nicht nur anders zu denken, sondern sie auch schon im eigenen Alltag umzusetzen. Wichtige Schritte sind, sich zu organisieren, einmal Alternativen aufzubauen, schon heute die Keimformen des anderen zu organisieren, aber es ist kein Sonntagsspaziergang. Und dafür sind auch Kämpfe notwendig. Es ist notwendig, sich zu organisieren, Druck auf die Politik auszuüben, Druck auch auf die großen Global Players, und das alles mit globaler Perspektive. Also es gibt beispielsweise Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen gar nicht wachsen. Viele Unternehmen sagen das übrigens, aber das wird oft nicht so nach draußen gestellt, auch weil sie Angst haben, dass sie dann als nicht erfolgreich angesehen werden. Aber es gibt Unternehmen, die ausdrücklich sagen, wir haben eine bestimmte Größe erreicht und auf dieser Größe sind wir in der Lage, bestimmte Qualitäten zu erzeugen. Und diese Qualitäten sind einmal im Miteinander, also wir mit unseren Beschäftigten, wir mit unseren Kundinnen, wir mit unseren Geschäftspartnern haben gute, dauerhafte, stabile Beziehungen, die für alle Seiten auch befriedigend sind. Und es gibt andere Qualitäten, die beispielsweise ökologisch sind. Also Unternehmen, die sagen, wir setzen uns eine Grenze als Unternehmen, und zwar nicht nur in der Größe der Organisation, wie viele Mitarbeiterinnen habe ich, wie viel Umsatz mache ich, wie viel Profit entsteht, sondern auch, wie viel Umweltverbrauch erzeuge ich, also wie viele Ressourcen, wie viel Energie setze ich ein. Und ich als Unternehmen möchte nicht dazu beitragen, dass wir unsere planetaren Belastungsgrenzen überziehen, sondern ich möchte dazu beitragen, dass wir in einen ökologisch sicheren Raum zurückkommen. Und dafür reduziere ich meinen Ressourcen und meinen Energieverbrauch, und zwar absolut, nicht nur relativ gesehen. Also das einzelne Produkt verbraucht etwas weniger, ist etwas effizienter, sondern ich als Unternehmen verbrauche immer weniger. Und solche Unternehmen entwickeln Suffizienzstrategien oder ein Suffizienzverhalten. Um in der Zukunft ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, müssen sich Unternehmen also verabschieden von der Idee, ihr wirtschaftliches Handeln allein auf Wachstum auszurichten. Stattdessen gilt es beispielsweise, die Beziehungen zwischen KundInnen und Mitarbeitenden zu überdenken und ein gutes Miteinander anzustreben und dabei auch die planetaren Belastungsgrenzen zu berücksichtigen. Also gucke ich auf das Jetzt, dann sehe ich halt eine Vielfalt von unternehmerischen Akteuren, eine Vielfalt von Unternehmen, von denen einige tatsächlich profitmaximierend handeln, Kosten senken an jeder Stelle ihrer Wertschöpfung. Ich sehe aber auch andere Unternehmen, die sich nicht so verhalten. Und das Spannende ist ja zu gucken, warum diese Unternehmerinnen und Unternehmer das jetzt schon anders tun, wie sie das tun, wie erfolgreich sie dabei sind, was Erfolg da überhaupt ausmacht und wie wir das vielleicht nutzen können für eine Transformation zu einer sozial und ökologisch gerechten Gesellschaft. Und dabei würde ich weggehen, also in einer sozial und ökologisch gerechten Gesellschaft gibt es keine Unternehmen, die profitmaximierend agieren, einzelbetrieblich orientiert sind oder wo überhaupt das Ökonomische das Primat ist. In einer sozial und ökologisch gerechten Gesellschaft haben wir eine ganz andere Zwecksetzung für Unternehmertum und wir haben vielleicht auch gar nicht mehr Unternehmen in dem Verständnis, wie wir sie heute haben. Aber wir brauchen ja einen Übergang. Und für diesen Übergang sind Unternehmen, die heute schon anders agieren, interessant und wichtig, weil sie schon unter Umständen sogar schon lange nach sozialen, ökologischen Produktionsweisen geguckt haben und die ausprobiert haben, Ideen entwickelt haben, Prozesse entwickelt haben, Produkte entwickelt haben, die sich zum Teil auch einer solchen Logik, wie wir sie im Kapitalismus jetzt sehen, entziehen. Auf den ersten Blick scheinen Zukunftsvisionen oft unvorstellbar. Es gibt jedoch bereits Unternehmen, die alternative Wirtschaftsweisen ausprobieren. Klar ist aber auch, dass es für eine radikale Transformation Kämpfe und Durchhaltevermögen braucht. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese andere Ökonomie kein Sonntagsspaziergang ist, sondern dass sie ohne Kämpfe nicht funktioniert. Wer sich versucht, in Nischen nur friedlich und freundlich lächelnd einzurichten, hat im Grunde schon meines Erachtens aufgegeben oder sich arrangiert mit den herrschenden Verhältnissen, die bekanntlich doch die Verhältnisse der Herrschenden sind meistens. Jedoch dienen Räume wie die vom Konzeptwerk Neue Ökonomie organisierten Zukunftswerkstätten dazu, die eigentlichen Visionen und Wünsche dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich freue mich auf eine inspirierende Arbeit, wo ich jeden Tag hingehe, wo Menschen sind, die eine ähnliche Idee davon haben, woran wir arbeiten, wo es keine Machtverhältnisse in dem Sinne gibt, die mich einschränken, sondern wo man wechselnde Rollen hat, wo man sich ausprobieren kann. Ich freue mich auf mehr Zeitwohlstand, auf einen selbstbestimmten Tätigkeitsbereich, wo ich mich einbringen kann, wie ich das für richtig halte und wichtig halte, der aber auch durch andere mitbestimmt und mitkontrolliert wird, dadurch, dass wir eine Rätestruktur haben und verschiedene Unternehmungen, in denen ich tätig sein kann. Also Einzelunternehmen gibt es nicht mehr und ich kann mich deshalb viel vielfältiger betätigen. Auch die Sorgetätigkeiten, die wichtig sind für die Produktion, sind verteilt und dadurch sind eigentlich auch alle zufriedener um mich herum. Dass Arbeit und Einkommen vollständig entkoppelt sind, es gibt kein Geld mehr, keine Trennung in Erwerbsarbeit und andere Tätigkeiten. Alle Menschen können das machen, wo sie Freude dran haben, was sie gut können, müssen nicht immer das Gleiche machen und sie können es weltweit tun. Alle, weil es gibt nämlich keine Grenzen und keine Nationalstaaten mehr. Doch es wird Zeit, es sollte sich ändern. Es wird Zeit. Manche nennen mich verrückt, andere denken, ich sei krank. Nun, die Zeiten sind lausig. Ich kenne kein Gesetz und quäle die mich lieben. Die Zeiten sind lausig. Zwei Augen über einer Mauer erwarten meine Rückkehr, mein Erwachen. Du verbirgst dein Leiden. Tränen fließen nur in trunkenem Zustand. Ich weiß, ich bin grausam. Ich stehe hier in Leipzig vor der Ludwigstraße 71, wo am vergangenen Freitag ein Haus besetzt wurde. Und ich spreche mit den beiden Aktivistis Kaya und Sascha. Und meine erste Frage an euch ist, wie geht's euch denn und wie ist die Stimmung im Haus? Ja, im Moment geht's uns soweit ganz gut. Wir sind noch am Aufräumen, haben da einiges zu tun, aber auch schon richtig viel geschafft. Wir freuen uns darüber, Menschen vor Ort zu haben, vor dem Haus, die uns unterstützen und Menschen, die ab und zu mal was vorbeibringen und fühlen uns deshalb ganz gut aufgehoben. Da kommen wir später auch nochmal darauf zu sprechen, auf die Nachbarschaft. Aber erstmal habe ich für euch die Frage, warum ihr euch eigentlich so entschieden habt, ausgerechnet hier in der Ludwigstraße oder auch ausgerechnet hier in dem Kiez ein Haus zu besetzen und wie dieser Prozess vielleicht auch dieser Auswahl oder so aussah. Wir haben uns für den Kiez hier entschieden, weil im Süden und im Westen schon ein Gentrifizierungsprozess durchgegangen ist und die Mieten hier auch innerhalb der letzten 15 Jahre schon anfangen stark zu steigen. Es ist also ein Paradebeispiel für Gentrifizierungsprozess, dieser Viertel. Es ist aber auch gleichzeitig ein teilweise widerständiger Viertel, wie es halt anhand der vielen Ladenprojekte sehbar ist oder an der Hildegardstraße. Es finden hier Demonstrationen statt und wir finden, dass wir deswegen hier gut Politik machen können, weil hier so viele unterschiedliche Leute sind und weil wir aber auch das Problem haben, dass hier viel Leerstand ist und die Mieten trotzdem extrem steigen, genauso wie in Gesamt-Leipzig. Genau, ergänzen kann man dazu vielleicht, dass ja hier rund um die Eisenbahnstraße sowieso viele marginalisierte Menschen bereits leben, die also ja Ausgrenzungen auf struktureller Ebene sowieso bereits erfahren und dass das natürlich durch steigende Mieten und durch Wohnraumknappheit noch mehr vorangetrieben wird, dass also die Viertel immer hipper werden, aber die Menschen, die dabei halt nicht mithalten können, werden aus den Vierteln verdrängt und darauf haben wir halt keinen Bock. Ihr habt ja jetzt schon ziemlich schnell nach der Besetzung ein ziemlich detailliertes Nutzungskonzept für das Haus hier vorgelegt. Habt ihr Lust, kurz zu erzählen, was euch vorschwebt mit der Immobilie? Ja, das Nutzungskonzept kann man natürlich nachlesen, also für die ganzen Einzelheiten. Es sind natürlich nur Vorschläge, dass hier halt solidarische, generationsübergreifende Wohnformen entstehen sollen, für ja, die relativ billig sein sollen oder kostenlos. Und natürlich sollen hier unkommerzielle Räume geschaffen werden, beispielsweise für einen Café, für Bar, für Gruppenräume, für Initiativen, Sporträume. Aber es ist halt alles noch nicht fest, weil wir wollen hier nicht autoritär das Haus irgendwie verwalten, sondern wir wollen, dass die Nachbarschaft ihre Wünsche hier abgibt. Das ist auch möglich. Jetzt erstmal nur in Form von Zetteln, die eingeworfen werden können. Man kann es natürlich auch schreiben. Wir hoffen aber, dass in ein paar Wochen das Haus offen ist, dass die Leute hier vorbeikommen und selbst sagen, was für ihr in diesen Räumen machen wollen. Und danach wollen wir uns richten. Aber beim Nutzungskonzept stehen halt schon sehr viele Sachen, die wir uns vorstellen können. Welche Entwicklungen wollt ihr denn gerne im Viertel, aber vielleicht auch in der Stadt anstoßen? Also was sind eure politischen Ziele auch? Politische Ziele wären unter anderem, dass sich noch mehr Menschen gegen steigende Mieten und Verdrängung zur Wehr setzen. Und wir sind da mit den verschiedensten Aktionsformen solidarisch. Wir haben eben die direkte Aktion der Besetzung gewählt und würden uns da genauso freuen, wenn vielleicht noch andere Personen genauso diesen Weg gehen. Genügend Leerstand gibt es auf jeden Fall. Und genau, dass sich also Strukturen bilden, die dem Ganzen was entgegensetzen. Es könnten auch andere Aktionsformen gewählt werden. Wir sind solidarisch mit allen. Es gibt Bündnisse, die sich gegen Zwangsräumungen einsetzen. Es können Mietstreiks organisiert werden, Mieterinnengewerkschaften gegründet werden. Wir freuen uns, wenn Menschen einfach das als Signal nutzen und politisch werden. Eure Besetzung hält sich ja jetzt schon den vierten Tag. Wie habt ihr denn in dieser Zeit den Kontakt zur Polizei erlebt? Ja, einen direkten Kontakt zur Polizei hatten wir bisher nicht, sind wir jetzt auch nicht so scharf drauf. Deswegen also war es ganz positiv? Deswegen war es auf jeden Fall ganz positiv. Wir sehen natürlich, dass hier ab und zu Wannen vorbeifahren. Es steht ja auch laut dem FAZ-Artikel, den es gab, das Haus, das Projekt unter polizeilicher Beobachtung. Das fällt uns natürlich auch auf. Wir beobachten genauso aus den Fenstern, was hier vor sich geht. Es wurden auf jeden Fall auch schon ZivilpolizistInnen von uns entdeckt. Und am ersten Tag sah es ja noch so aus, als wäre die Polizei bereits auf mehr Konfrontation aus. Es gab in den Nachbarinnenstraßen so einige Wannen. Es gab Versuche, über die Mariannenstraße von hinten zum Haus zu gelangen. Das wurde ja dann erstmal weiter nicht durchgeführt und wir hoffen natürlich auch, dass die Polizei sich weiterhin zurückhält und keine Eskalationsstrategie hier fahren will. Am Mittwoch soll ja, wie auch in dem schon erwähnten LVZ-Artikel angekündigt wurde, ein Gespräch mit dem Eigentümer oder der Eigentümerin stattfinden. Was wäre denn für euch der ideale Ausgang aus so einem Gespräch? Beziehungsweise was gibt es da überhaupt jetzt so für rechtliche Möglichkeiten, die euch offen stehen? Der idealste Ausgangspunkt wäre natürlich gewesen oder ist immer noch, dass wir in dem Haus kostenlos bleiben. Und da es seit 20 Jahren leer steht, glaube ich, stört es eigentlich niemanden, wenn wir hier drin bleiben. Und das würde alle Menschen freuen. Das wäre natürlich der idealste Ausgangspunkt. Ansonsten sind wir auch für verschiedene Sachen offen und hoffen, irgendeine Art von Duldung hier zu bekommen und das Haus zu kollektivieren bzw. kollektiv zu nutzen. Genau, wir hoffen natürlich auch erstmal, dass diese Ankündigung, die wir auch bisher nur aus dem genannten LVZ-Artikel kennen, auch der Wahrheit entspricht, denn zu uns wurde bisher kein direkter Kontakt von der die Eigentümerin gesucht. Darüber würden wir uns auch noch freuen. Und dass die Verhandlungen dann also auch wirklich ernsthaft gemeint sind und ernsthaft durchgeführt werden können und dass keine Verhandlungen sind, deren Ergebnis vielleicht auch schon seitens der oder des Eigentümers feststeht oder seitens der Polizei da versucht wird, Einfluss drauf zu nehmen. Auf eurer Nachbarinnenversammlung am vergangenen Sonntag waren ja unter anderem auch VertreterInnen von verschiedenen Parteien, also der CDU, der SPD und der Linken. Wie ist denn bis jetzt die Reaktion von der Parteipolitik auf eure Besetzung? Es gibt, denke ich, unterschiedliche Reaktionen. Wir haben auf jeden Fall gehört, dass auf der NachbarInnenversammlung sich Personen aus CDU und SPD nicht so solidarisch und positiv zum Haus beziehen, was uns jetzt aber vor allem bei der CDU auch nicht verwundert. Deshalb gab es da auch überhaupt gar nicht Pressemitteilung und Nutzungskonzept für diese Fraktion. Und ja, andere Parteifraktionen haben sich teilweise auch schon bei uns gemeldet, wollen auch noch Gespräche hier am Fenster führen und aber die Reaktion ist sehr verhalten. Teilweise wird sich nicht direkt bei uns gemeldet. Es wird Wahlkampf betrieben. Es wird getwittert, dass Gespräche gesucht werden. Aber Antworten auf unsere Mails kamen bisher nicht. Es wird halt probiert, natürlich das Thema auszuschlachten und Parteipolitik zu betreiben. Die Parteien sind natürlich auch nicht das Ziel unserer Aktion. Wir freuen uns natürlich, wenn uns Menschen helfen, auch aus den Parteien. Aber Genau, man muss halt natürlich auch dazu sagen, dass auch Parteien, die vielleicht eher dem linken Spektrum zugeordnet werden, in der Vergangenheit in anderen Städten wie Berlin gezeigt haben, dass sie jetzt in der Praxis nicht unbedingt solidarischer mit Hausprojekten sind als andere Parteien, die auch ihre Law-and-Order-Politik so öffentlich zur Schau tragen. Und welche Reaktionen gab es aus der Nachbarinnenschaft? Da gab es bisher sehr viel positive Resonanz. Es sind schon einige Anwohnende vorbeigekommen. Sowohl bei dem NachbarInnentreff wurde auch die Gelegenheit genutzt, uns eben Wünsche durch Zettel mitzuteilen, die dann hier ins Haus gelangt sind. Es gibt aber auch viel Unterstützung im Sinne von, dass uns Sachen gebracht werden, Lebensmittel, aber auch Dinge, die wir benötigen können, um unsere Renovierungsarbeiten schon mal zu beginnen. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und ich glaube, viele NachbarInnen sind auch sehr aufgeregt, freuen sich und machen das auch ziemlich deutlich. Ja, also du bist auch gerne herzlich eingeladen hier. Wir haben noch Essen da. Alle Menschen sind gerne eingeladen, auch hier einfach nur abzuhängen. Wenn was mitgebracht wird, ist das aber natürlich auch schön. Abschließend habe ich jetzt noch zwei Fragen, und zwar: Wie kann man euch gerade unterstützen? Was braucht ihr vielleicht auch? Und wo kann man sich darüber informieren, wie es mit euch weitergeht? Ich denke, die beste Unterstützung, die man uns gerade liefern kann, ist, sich gerne so viel es geht vor dem Haus aufzuhalten. Einfach um zu zeigen, dass es also eine solidarische Unterstützung für das Projekt gibt. Gerade am Mittwoch, falls es eben zu Verhandlungsgesprächen kommen sollte, würden wir uns auch sehr freuen, wenn UnterstützerInnen und NachbarInnen ihre Solidarität vor dem Haus zeigen und damit dem Wunsch und dem Bedürfnis nach solchen solidarischen Projekten Nachdruck verliehen wird. Und falls wir konkret Dinge benötigen, verwenden wir meist Twitter und geben sogenannte Need-Tweets raus, wie wir sie getauft haben, oder schreiben das auf eine Liste, die hier vor dem Haus zu finden ist, und schreiben da, was wir benötigen, genau. Menschen, die sich mit dem Thema Bauen, Renovierungsarbeiten auskennen und vielleicht Architekten, Statiker sind, sind natürlich herzlich eingeladen, besonders vor der Verhandlung am Mittwoch hierher zu kommen, dann nach einem kleinen Kennenlernprozess vielleicht auch sogar ins Haus zu kommen, um das einzuschätzen, ob wir überhaupt Geld zahlen sollten oder ob uns hier eventuell auch das Dach gleich auf den Kopf kracht. Das wäre ganz praktisch. Ich denke, es wird in Zukunft auf jeden Fall, sollte das Projekt bestehen bleiben, was natürlich unser Ziel ist, denn die LUWI 71 bleibt. Ja, wird einiges zu tun sein. Es sind große bauliche Mängel im Gebäude festzustellen, ob das Wasser-, Strom- und Gasleitungen sind, die verlegt werden müssen, ob das ganze Wände sind, die neu verputzt werden müssten. Also da werden noch viele solidarische Hände benötigt werden. Das war nice. Stellt euch vor, ihr würdet jeden Monat 1.000 Euro bekommen. Einfach so. Ihr müsstet dafür nicht arbeiten gehen, ihr müsstet keine Leistung erbringen und ihr dürftet das Geld ausgeben, wie ihr wollt. Was würdet ihr tun? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich der Verein Mein Grundeinkommen schon seit 2014. Mein Grundeinkommen ist eine gemeinnützige NGO, die via Crowdfunding Spenden sammelt. Und sobald 12.000 Euro zusammengekommen sind, werden diese als bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro pro Monat für ein Jahr verlost. Die Teilnahme an der Verlosung ist bedingungslos und kostenfrei. Mitmachen können alle, die sich auf der Website vorab anmelden. Und der Zuspruch ist groß. 2014 begründet, befeuert Mein Grundeinkommen heute mit über 1,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzern und mehr als 130.000 Groß- und Kleinstspenderinnen und Spendern. Die Debatte rund ums bedingungslose Grundeinkommen, gerade ist es ja wieder groß in den Medien. Angetrieben von der Frage, wie wir als Gesellschaft in Zukunft leben und arbeiten wollen, experimentiert der Verein also mit kollektiver Führung und arbeitet am ersten zivilgesellschaftlichen Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen. Um das Ganze jetzt mal weiter voranzutreiben, hat gestern eine Langzeitstudie zum Projekt gestartet. In der Studie soll es um die langfristigen Auswirkungen auf die Lebensrealitäten von Menschen gehen. Dabei arbeitet der Verein mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zusammen. Über genau diese Langzeitstudie spreche ich jetzt Maeba Götige-Tort. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht als erstes kannst du uns kurz erzählen, diese Langzeitstudie, genannt Pilotprojekt Grundeinkommen. Gestern war der offizielle Startschuss. Was beinhaltet denn die Studie alles? Unsere Pilotprojektstudie ist mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung auf die Beine gestellt worden und sie wird über 3 Jahre lang gehen. Also das ist die erste Langzeitstudie und generell die allererste Pilotprojektstudie zum bedingungslosen Grundeinkommen in Deutschland. Und das Ganze ist als Experiment angelegt. Also wir sind jetzt gerade in der Bewerbungsphase und suchen 1 Million Menschen. Ich bin total aufgeregt. Ich habe gerade auf unsere Seite nochmal geschaut. Wir sind jetzt schon bei 400.000. Und wenn wir diese 1 Million Menschen voll haben, werden wir in die Auswahlphase gehen. Und dann werden wir die Grundeinkommensgruppe zusammenstellen lassen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und dann wird diese Gruppe ein Grundeinkommen erhalten über 3 Jahre. In diesem Experiment wird das in der Höhe von 1.200 Euro sein. Und wir werden dann gucken, was das mit den Teilnehmenden macht. Also wie ändert sich ihr Verhalten? Geht es ihnen vielleicht besser? Sind weniger gestresst? Werden sie vielleicht sozialer? Und dazu haben wir ein größeres Team zusammengestellt aus verschiedenen Forschenden, aus verschiedenen Disziplinen, die das begleiten werden. Und dann gibt es eben Fragebögen über die 3 Jahre. Okay, jetzt wissen wir ungefähr das Was und das Wie, wie es funktionieren wird. Wer soll denn untersucht werden oder vielleicht, um das auf so eine gesellschaftliche Ebene zu setzen oder die soziologische, was ist das dahinter sozusagen, was ihr untersuchen wollt? Also bei uns können sich auf der Webseite pilotprojekt-grundeinkommen.de alle Menschen bewerben, die ihren Wohnort in Deutschland haben und über 18 Jahre sind. Wir suchen halt möglichst viele Leute, damit wir eine große Datengrundlage haben, dass wenn wir die Beziehung vollziehen, dass wir auch später Aussagen treffen können, die sich auf die Gesellschaft übertragen lassen. Genau, unsere Gruppe, die wir zusammenstellen werden, das wird sich dann aus der Datengrundlage ergeben. Das werden das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung dann bekannt geben, wenn es soweit ist. Du hast gerade schon erwähnt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer voraussichtlich diese 7 Fragen beantworten müssen, so ungefähr eine halbe Stunde lang. Worüber sollen die dann in diesen Fragebögen Auskunft geben? Also über den genauen Inhalt der Fragebögen darf ich an dieser Stelle noch nichts sagen, weil das ist ja ein Live-Experiment. Das heißt, es könnte potenzielle Teilnehmerinnen dann ja auch beeinflussen. Und deswegen darf ich die Details nicht sagen, aber ich kann so viel sagen. Wir werden einen Schritt weiter gehen als zum Beispiel das Experiment in Finnland. Die Finnen haben sich ja angeguckt, was mit der Erwerbsarbeit passiert. Wir wollen einen Schritt weiter gehen und uns nicht nur angucken, was macht das mit der Erwerbsarbeit der Menschen, sondern geht es ihnen besser, sind sie gesünder, was ist mit ihren kognitiven Fähigkeiten zum Beispiel, können sie die besser einsetzen, werden sie sozialer, genau, und das werden wir uns anschauen. Aber die genauen Fragen darf ich noch nicht sagen, aber ich kann so viel sagen, sobald die Studie abgeschlossen ist, werden wir auch die Fragebögen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja, okay, ist verständlich. Ja. Ihr schreibt auf eurer Webseite, dass ihr mit der Studie auch sicher gehen wollt, euch in keiner Bubble zu bewegen, sondern absichern, dass das bedingungslose Grundeinkommen wirklich sinnvoll und umsetzbar sein kann. Wie wollt ihr das gewährleisten? Also wir sind ja wirklich mit unserem Projekt gestern durch ungefähr alle Medien gegangen und zum Beispiel auch wurden wir von vielen eher konservativ orientierten Medien aufgegriffen, die über unser Projekt berichtet haben. Und dementsprechend konnten wir auch ganz unterschiedliche Teilnehmerzahlen sehen, von wo die Leute gekommen sind. Und wir glauben, dass wenn wir 1 Million Menschen zusammen haben, dass wir da wirklich unsere Gesellschaft ganz gut repräsentiert haben und sowohl ganz unterschiedliche Menschen dabei haben werden mit unterschiedlichen Merkmalen, Geschlecht, Herkünften, Einkommen. Das ist unser erklärtes Ziel. Wenn ihr überlegt, okay, wir wollen eine Studie machen, wir erhoffen uns das und das, welche konkreten positiven Ergebnisse erwartet ihr oder erhofft ihr euch eigentlich von der Studie? Was ist so, naja, ich sag mal, die Hypothese so ein bisschen dahinter? Genau, die konkreten Hypothesen darf ich natürlich auch nicht sagen, aber ich kann ja mal erzählen, was wir bei unserem Verein Mein Grundeinkommen an Indizien gesammelt haben, die uns ja auch dazu veranlasst haben zu sagen, hey, wir wollen jetzt auch wissen, wie das im Großen funktioniert. Also sind das jetzt irgendwie nur Einzelfälle, die wir da gesehen haben oder lässt sich das irgendwie auch auf unsere Gesellschaft übertragen? Und was wir halt bei unseren Gewinnerinnen bei Mein Grundeinkommen gesehen haben, ist, dass es ihnen besser ging, dass sie besser geschlafen haben, dass sie sich nicht mehr so gestresst gefühlt haben. Und was wir ganz interessant fanden, also insgesamt, also hatten wir auch das Gefühl, dass sie so krisenfester sind, also resilienter. Und im Hinblick auf die großen Herausforderungen, vor denen gerade unsere Gesellschaft steht, also ganz aktuell natürlich die Corona-Krise, aber wir werden auch noch die nächsten Jahre sehr viel mit der Klimakrise zu tun haben. Wir merken, dass es eine Spaltung in der Gesellschaft gibt und dass populistische Parteien dann Aufwind haben. Da ist es doch schon interessant zu fragen, ob es Menschen diese also Probleme besser angehen könnten, wenn sie den Kopf dazu frei hätten und nicht mit ihren eigenen Existenzängsten beschäftigt wären. Du hast das Projekt in Finnland schon erwähnt, das ja so ein bisschen jetzt zumindest in deutschen Medien auch negativ beleuchtet wurde, weil teilweise bestimmte Erwartungen nicht erfüllt wurden. Was passiert, wenn euer Projekt nicht die erwünschten Ergebnisse bringt? Wie würdet ihr damit umgehen? Ja, also wir sind natürlich total ergebnisoffen. Wir wissen natürlich auch als Verein, dass das ein Risiko ist. Wir glauben ja nun mal ziemlich fest an das Grundeinkommen, aber genau deswegen wollen wir es jetzt wirklich wissen. In Finnland, da war die Rezeption auch ein bisschen schwierig. Also da gab es ja schon in der Anfangsphase auch einfach viele Fehler in den Übersetzungen. Die hatten am Anfang zum Beispiel gar keine Materialien auf Englisch geliefert in der Studie. Und da kam in der Berichterstattung dann auch relativ viel falsch an. Und was in Finnland, glaube ich, das große Problem war, dass es ein Pilotprojekt war, was von der Regierung eingesetzt worden ist und dementsprechend auch zurechtgestutzt wurde. Und was das Besondere an unserem Pilotprojekt ist, ist, dass es von der Zivilgesellschaft initiiert ist, also von über 140.000 Kleinspenderinnen. Und somit sind wir ziemlich unabhängig von irgendwelchen politischen Entwicklungen oder irgendwelchen Lobbyorganisationen. Also das ist wirklich mal ein bedingungsloses Grundeinkommen richtig auf den Prüfstand stellen. Und es hat natürlich in Deutschland auch nochmal eine ganz andere Dimension als jetzt in Finnland zum Beispiel. Ja. An das Pilotprojekt sollen sich ja noch 2 weitere Studien anschließen, also oder sagen wir Phasen. Phase 2 soll die Wirkung eines Mindesteinkommens untersuchen, also das Einkommen unter 1200 Euro soll auf 1200 Euro aufgestockt werden. Studie 3 befasst sich dann schlussendlich mit der Frage nach der Finanzierung. Und genau diese Finanzierungsfrage ist ja die, die immer wieder ein großer Kritikpunkt gewesen ist durch viele oder durch einige Kritikerinnen und Kritiker. Manche würden sagen, damit steht und fällt ja das Ganze. Warum stellt ihr die Finanzierungsfrage eigentlich erst am Schluss? Also wir sind ja das allererste Pilotprojekt, was es in Deutschland überhaupt zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Das heißt, wir machen wirkliche Grundlagenforschung und genau so wollen wir da auch rangehen. Bevor wir überhaupt über irgendeine Finanzierung sprechen, müssen wir ja erstmal herausfinden, dass das Grundeinkommen auch wirklich positiv wirkt. Und deswegen wollen wir mit der Studie 1 anfangen. Und erst wenn wir dort eine positive Wirkung festgestellt haben, würden wir auch mit Studie 2 und 3 fortfahren. Bei Studie 2, das hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ist es so, dass wir nicht mehr gucken würden, sozusagen, was macht Grundeinkommen on top, wie bei Studie 1. Da kriegen wir ja diese 1200 Euro und können alles Mögliche an Geld dazu verdienen. Bei Studie 2 würden wir das mit dem Einkommen verrechnen und dann nur noch gucken, was macht das mit Menschen, wenn sie die Sicherheit haben, dass sie nicht unter 1200 Euro fallen können? Und das ist insofern interessant, weil auch dahinter steht natürlich eine Hypothese unseres Vereins, Wir haben von den Gewinnerinnen häufig gehört, dass es gar nicht so sehr um das Mehr an Geld ging, sondern um das so Sicherheitsversprechen, was ihnen das Grundeinkommen gegeben hat. Und wir wollen dann halt testen in Studie 2, falls es in Studie 1 positive Ergebnisse gibt, können wir diese Effekte replizieren in Studie 2, obwohl wir gar nicht unbedingt mehr Geld auszahlen, sondern einfach nur dieses Sicherheitsversprechen geben. Und wenn da jetzt positive Effekte rauskommen würden, dann wäre das natürlich ein großer Impuls für die Finanzierungsdebatte, weil das vielleicht heißen würde, dass ein Grundeinkommen jetzt gar nicht so teuer ist, sondern durchaus machbar. Für einen wie langen Zeitraum ist das eigentlich angelegt? Unsere jetzige, also Studie 1, geht über 3 Jahre lang. Und in diesen 3 Jahren werden diese Teilnehmenden alle 6 Monate einen Fragebogen erhalten. Insgesamt sind das 7 Online-Fragebögen. Du hattest das ja auch schon erwähnt. Die gehen so 20 bis 25 Minuten lang. Außerdem wird es für einen Teil der Teilnehmenden möglich sein, tiefen Interviews mit einem Soziologen zu führen. Und was wir uns auch noch ausgedacht haben, ist, dass wir gerne Haarproben entnehmen würden. Auch das auf freiwilliger Basis natürlich, um das Stresshormon Cortisol in den Haaren nachzuweisen und so nochmal ein objektives Kriterium dafür zu haben, ob die Menschen gestresster sind oder nicht. Das klingt auf jeden Fall schon spannend. Ich bin tatsächlich schon gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also vielleicht mal ganz persönlich gesagt, also hier bei Radio Korax sind ja viele Leute ehrenamtlich tatsächlich hier. Ich stehe hier 3 Stunden im Morgenmagazin, bekomme dafür kein Geld. Für Menschen wie mich wäre das Grundeinkommen, naja, perfekt sozusagen. Und du steckst natürlich noch ein ganz, ganz Stück weiter drin. Für dich ganz persönlich, was sind deine Erwartungen an die Studie? Also ich bin einfach ehrlich gesagt total nervös, was rauskommen wird. Ich bin natürlich großer Hoffnung, dass wir Effekte messen. Und dann werden wir weitersehen als Verein, was das für uns bedeutet. Aber ehrlich gesagt, also aus den letzten 6 Jahren Arbeit bei meinem Grundeinkommen, kann ich mir kaum vorstellen, dass jetzt das Grundeinkommen irgendwie eine negative Wirkung entfalten könnte. Aber wer weiß. Also die Wissenschaftler bei uns arbeiten absolut unabhängig. Und die werden jetzt wirklich unsere Annahmen, die wir so aufgestellt haben, in den letzten 6 Jahren wirklich auf den Prüfstand stellen. Und mal gucken, wie es dann mit der Debatte vorangeht. Ja, das war auch schon wieder die Mittagspause im Programm von Radio Plau. Das nähert sich jetzt dem Ende. Als nächstes hört ihr das Radio Korax Mittagsmagazin, das sich auch immer im Programm von Radio Plau befindet, immer von 13 Uhr bis 15.10 Uhr. Übrigens haben die auch ein hervorragendes Frühmorgenmagazin von 7 bis 10 Uhr. Ich verabschiede mich. Five-day forecast, clouds in a piss cup, trying to pinpoint when the shit went tits up. What you're gonna do to get your ass out of this rut so you don't live your whole life tits up? Zigga zigga zigga zigga precious. Brothers in a name and lights, the last rice cake shared under flames and dice. That note of coke gotta swap old campfire chillers, the kind that only grow in vampire state cellars and climb out of jars when they migrate westward, where they were free of any chessboard square. Hi, I don't shake beer in the dark, alright, but I'm no Shakespeare in the park. I'm a grown-ed up punk with an ear for a heart, and I hear you, please wait here for the arc. Yes sir, likely to fester and active unless they address all the death and distraction. Shake hands with a Soul Raider, got a grip like combo breaker. Telly up that folks squashed in a core. Fire still warm, they couldn't have gone far. Packed in tough in your double stuffed swim trunks. Cannonballs were called when your shit split tits up. Tits up. Tits up. New high score on the IHOP Dig Dug. Pretty cool, otherwise pretty much tits up. Tits up. Codependent no more on my audio bookshelf. Cruise to your town in my cape and my unitard. See what I could do with my lyrics and my guitar. Now I got my sidekick who brings a beat down. Have you seen the size of his feet? Clown shoes with his own name in gold on the side. If you're in the dark, we'll bring a little light bright. Pop in the pegs, make cute pictures, pick up some merch, make us permanent fixtures on the self-help shelf of your record collection. So if shit's tits up, you can make the selection that will take you from limp to a little bit pumped up. RHQ is the gluten-free bun truck. Zip your lips, don't tell the bad guy. Shine the giant bun signal in the sky. Wait a few months for us to arrive. Big group hug, a little awkward. Hi! One day you're in luck, one one there stealing cigarettes from a flip truck. Dick face, tits up. You feel a little better when we sign your high tops. When you get home, it's the same old tits up. One half back up, one of one half mole rat, whole ass, straight face, dovetail, bull cap, great ape, unveil plans for the venue, strive to your shit town, tell you that your band rules, live with the get down, maybe at a shampoo, radio and scam for a stance of the lampoon, under the bum drum cutter is a real motherfucker's motherfucker, motherfucker. Alex Carrison, Conrad Bain, and Leather Tuscadero, and Pinky in the Brain, reenacting the Universal Masturbation movie, Dolph, Cold Cox, Courtney loves boobies, and that over the shoulder anaconda holder, you were close to the hole, you're getting colder. Pokied your birdie when I patterned my putter, but there ain't no fluffer that can fluff this nutter. One day you're in love, one day your pills suck, one day your shit's fuck, nip tuck, tits up. Saw Snooki and a Snuggie at the Walt Whitman pit stops in a bomb bomb, Joey slippery tits up. High noon, milk nuts, cherry cola, big gulp, corn dog, dim sum, moon pie, tits up. Swap your six lips with chloroform litmus, color forms, horse shack, Rorschach, tits up. Hey mom, life's good, works great, tip top, PS and cash, half dead, tits up. Riding on the back of Undercap Battle Pup, Underoos, Big Sword, Top Drawers, tits up. Can't plug an old faithful with a fist fuck, no raincoat, no dice, go tits up. Shine my shoe, kick an elevator, miss tug, 17th floor, nothing but bugs, tits up. Brunch at the strip club, corned beef, crisp ones, four teeth, pink tux, porn stash, tits up. Joey Martin Lawrence, whoa, little Stevie King Tut, bad taste, walkways, eternal blame, tits up. This'll be remembered as the year you ruined Christmas. Figgy pudding everywhere, shitty pudding, tits up. Willy Wonka shooting blanks, Tybo Banks, catwalk, looking glass, flexed ass, busy lifting tits up. Block, block, chop, block, chop, kick, kick, punch, step over the line if you ever feel tits up. Fur cake, Unabomber, eyebrow, shits, punk, trim, muff, not so much, fluff, stuff, tits up.